Entschuldigen Sie. Ja. Ich suche nämlich die Anatomie. Das Anatomische Institut. Da, wo man halt die Leichen zersägt, ne? Das dort ist das hier. Ach, ja, dann ist es schon gut. Geben Sie Nacht, Fräulein. Da drin stehen die Köpfe in Reihe und Glied. Tja, mir graust noch lang vor nix. In diesem Sinne. Seien Sie eher lieber von hinten. Wo ist dann? Weil es halt sein muss. Sie wünschen? Entschuldigen Sie, könnte ich bitte jemand Zuständigen sprechen? In was für eine Angelegenheit bitte? In einer dringenden. Eine dringenden? Hören Sie mal, was so dringend ist. Ja. Sie einen angehörigen Toten bei uns? Nein, es handelt sich um mich selbst persönlich. Ja, wieso denn das? Sind der Herr hier eine zuständige Instanz? Ich bin hier der Präparator. Sie können sich mir ruhig anvertrauen. Ja. Wie? Na ja, also ein bisschen. Das ist nur ein bisschen. Ja. Ja. Ja, bitte schön. Ja, man hat mich nämlich extra darauf aufmerksam gemacht, dass man hier seinen Körper verkaufen kann. Sein was, einen Körper? Das heißt, wenn ich einmal gestorben bin, dass dann die Herren da herin, also meine Leiche im Dienste der Wissenschaft, dass ich aber das Honorar gleich jetzt ausbezahlt bekomme. Also Fräulein, das ist mir neu. Ja, aber man hat mich doch extra darauf aufmerksam gemacht. So, wer denn? Eine Kollegin. Kollegin, was haben denn Sie für einen Beruf? Ich? Ja, jetzt habe ich eigentlich momentan nichts. Aha. Seine eigene Leiche verkaufen. Was für Ideen die Leute heute kommen, ne? Naja, man will halt nicht immer so weitermachen, ne? Naja, das ist ein krasser Irrtum, glauben Sie mir. Sie machen sich sehr leicht. Das ist ein krass... Ja, Susi! Na, da komm mal schön her, Moment mal. Schau mal, was ich hier Gutes für dich habe hier. Das arme Tierchen, das hat nämlich keinen Herrn. Du, komm her, schmeckt's Wurschti? Wird prompt erledigt, Herr Baron. Und abermals mein innigstes Beileid. Danke, Herr Oberpräparator. Ich war mir die heftigsten Vorwürfe. Aber die staatsanwaltschaftlichen Erhebungen haben doch die völlige Haltlosigkeit der gegen Herrn Baron erhobenen etwaigen Beschuldigungen ergeben. Wir alle stehen in Gottes Hand. Trotzdem, ich stand vor Verdun und an der Somme. Und nichts hat mich so erschüttert wie diese Katastrophe gestern. Wir waren erst seit 3 Monaten verheiratet. Und ich steuerte den Unglückswagen in der Unglückskurve. Ist nur gut, dass der Leichnam freigegeben ist. Einen Augenblick, bitte. Ja, Sie füttern ja schon wieder diesen Köter. Hm? Was bilden Sie sich eigentlich ein? Ein Saustall, sowas? Ja, aber das Fräulein... Da drinnen liegen die Finger und gurgeln nur so herum, dass eine wahre Freude ist. Tun Sie die beiden Herzen und die halbe Milz gefälligst den Spiritus. Jetzt habe ich Ihre Schlamperei bald satt. Ja, aber das Fräulein möchte doch Ihre Leiche verkaufen. Ihre Leiche schon wieder, seine Verrückte. Beispiellos. Sagen Sie dem Freund, soll Ihre Leiche verkaufen, wo Sie will. Hier geht das nicht. Jawohl, Herr Oberpräparator. Na ja, sehen Sie, Herr Baron. Wenn man schon mehr weiß, wie oft dementiert, dass wir keine solchen lebendigen Toten kaufen, aber die Leute glauben einfach den amtlichen Verlautbarungen nicht mehr. Die bilden sich am Ende nur ein, dass der Staat auf ihren Korpus noch was draufzahlen tät. Immer soll nur der Staat helfen, der Staat. Eine völlig beispiellose Ansicht über die Pflichten des Staates. Na, wird schon noch anders werden, Herr Baron. Hoffentlich. Ja, wer schön ans Telefon, Herr Oberpräparator. Wer ich? Ja, es handelt sich ja etwa um ein Gutachten der Leopoldine Hackinger aus Brünn. Legen Sie das Gespräch in mein Büro. Jawohl, jawohl. Ja, pardon, Baron, aber die Kapazitäten kriegen mir scheint nicht heraus, an was diese Sudetendeutsche gestorben ist, die Pflicht ruft. Bitte, bitte. Aber mal so ein innigstes Beileid. Danke, Herr Oberpräparator. Aber die Herren, Herr Baron. Wiedersehen. Da geht er hin. Der fesche Witwer. So einen, wie man heute kriegen könnte. Das ist ein schlechter Mensch, der Oberpräparator. Das arme Hundert. Glauben Sie mir, das Beste ist, Sie springen zum Fenster raus. Sie sind schon ein sehr freundlicher Mann, Herr Präparator. Ja, ich mein's doch gut mit Ihnen. Wer kauft schon eine Leiche? Heutzutage. Ha, morgen ist auch ein Tag. Nein, nie. Das wird nie anders. Vielleicht habe ich doch einmal ein Glück. Sehen Sie, wenn ich jetzt meine Leiche hätte verkaufen können, nämlich für 150 Mark. Hören Sie doch mal endlich auf davon. Wenn man so jung ist wie Sie und so gut gestellt, dann redet man doch nicht dauernd von seiner Leiche. Haben Sie denn niemanden, an den Sie sich halten können? Was meinen Sie? Ja. Was hat denn Ihr Vater für einen Beruf? Inspektor. Inspektor? Inspektor? Respekt, Respekt, Fräulein. Ja, aber er kann mir halt auch nicht unter die Arme greifen, weil nämlich meine Mutter im Dezember das Zeitliche gesegnet hat und da hat er so viele Ausgaben gehabt damit und so. Ja, ja, natürlich. Ja. Na ja, dann. Wie schön, dann nehmen Sie ein bisschen Platz. Dankeschön. Ja. Ja. Wissen Sie, was ist denn schon so ein lumpiger Oberpräparator gegen einen Inspektor, nicht? Respekt, Fräulein, Respekt. Ja. Wissen Sie, wenn ich jetzt 150 Mark hätte, dann könnte ich meinen Wandergewerbeschein bekommen und dann täte sich mir die Welt wieder öffnen. Mhm. Weil ich nämlich mit einem Wandergewerbeschein schon morgen eine sozusagen fast selbstständige Position bekommen könnte in meiner ursprünglichen Branche, aus der ich herausgerissen worden bin durch die Zeitumstände. Ja, ja, die Zeit, die Zeit. Das ist so. Ja. Was ist denn das so für eine Branche? Hüftgürtel, Korsett in groß. Oh, interessant. Auch Büstenhalter und dergleichen. Ja. Susi? Na, komm mal, du bist doch schon der Platz. Sie können schon gut umgehen mit so einem Viecherl. Ja. Ja, schauen Sie mal, was ich hier habe. Hm? Auch ein netter Hund. Ja. Das war mein Rehpinscher. Leider ist er mir verreckt. Ach, schade. Mhm. Das war sein Pfiff. Dann ist er immer gekommen. Naja. Ja, siehst du, Burschi, das bist du hin. Jetzt ist aus mit dem Gassi-Gassi. Ja, also das freut mich. Sie, das freut mich wirklich, dass Sie so mit den Hunden sympathisieren. Was haben Sie denn so für einen Vornamen? Elisabeth. Ein schöner Name. Ein sehr schöner Name. Hm? Ja, jetzt ist er hin, der Bursche. Aber ich habe noch meine Schmetterlingssammlung. Kanari. Gestern ist mir eine Katze zugelaufen. Interessieren Sie sich für ein Aquarium? Überleben? Ich hätte auch ein Terrarium. Terrarium eher. Na also, dann kommen Sie doch mal zu mir, Sie Inspektorstöchterlein. Hä? Vielleicht. Na, also, das Hundsfick ist ja noch immer da. Jetzt langt es mir aber. Masch hinaus! Sie stehen auch noch da herum, jetzt verschwinden Sie aber, verstanden. Ja, ja, ich gehe schon. Saubere Zustände sind das, saubere Zustände. Statt endlich die Gehirne und Tumore zu katalogisieren, treiben Sie sich da mit dem schönen Geschlecht herum. Irrtum, Herr. Was, Irrtum? Das Fräulein, das ist nämlich eine verarmte Zollinspektorstochter. Was, Zollinspektor? Jawohl, Zollinspektorstochter. Und wenn diese Zollinspektorstochter jetzt 150 Mark hätte, Dann hätte sie auch einen Wandergewerbeschein und die Welt täte sich ihr wieder öffnen. Na ja, ich weiß, dass Sie mich für unfähig halten, Herr Oberpräparator. Weil ich nicht mehr der Jüngste bin und weil ich ein Aquarium habe und weil ich den Hund füttere und weil ich ein gutes Herz habe. Zur Sache? Ja, zur Sache. Dieser Zollinspektorstochter werde ich unter die Arme greifen. Die 150 Mark, die riskiere ich. Was, 150 Mark? Ja, die rentieren sich von diesem Fräulein, bekomme ich die bestimmt zurück. Mir scheint, Sie glauben noch an Wunder in Ihrem Alter. Sie leichtsinniger Patron, Sie leichtsinniger... Sie, wenn Sie meine Frau wären, die schlagert dich ja tot. Oh. Was haben Sie denn am Finger? Verletzt? Ja, infiziert. An einer Leiche? Hm. Ja, gerade vorhin an diesem komplizierten Fall aus Brünn. Da passen Sie nur gut auf, Herr Ohrpräparator. Tut's weh? Nein, eigentlich nicht. Tut nicht weh. Ist verdächtig. Ist sehr verdächtig. Ach was, reden Sie keine Blödsinn! Sehen Sie, wenn ich mir zum Beispiel meine Schmetterlingssammlung anschaue, nicht, da denke ich mir halt immer, es dreht sich doch alles nach einer höheren Ordnung. Tut's wirklich nicht weh? Ach was, kommen Sie, die Pflicht ruft. Die haben uns schon wieder 3 Selbstmorde und 2 Verkehrstote eingeliefert. Kommen Sie! Allerhand Hochachtung. 7 Hüfthalter, 6 Korsetts, 11 Paar Straps in knapp 3 Tagen. Gratuliere, gratuliere, Sie haben's los. Besser als manche Berufsverkäuferin. Ja, ja, Sie sind ein Talent, Frau Amtsgerichtsrat. Oh, oh Gott, unser Eins hat halt so seine bestimmten gesellschaftlichen Bekanntenkreise, die einer Frau Amtsgerichtsrat kaum einen Korb geben wollen. Zu bescheiden, zu bescheiden. Das Verkaufen ist heutzutage gar keine Kleinigkeit. Die Leute schlagen eine glatte Türe vor der Nase zu. Ja, ja, die Leute, die Leute. Ja. Aber es bleibt doch dabei. Ich verkaufe das nur von wegen persönlicher Zerstreuung und so, wenn tatsächlich jemand fragen sollte. Aber ich bitte Sie, Frau Amtsgerichtsrat, ist doch sonnenklar. Bleibt selbstverständlich unter uns. In diesen schweren Zeiten muss man auch dem eigenen Mann unter die Arme greifen. Ja, ja. Der verdient jetzt noch ganze lumpige 600 Mark. Aber nein. Da wird abgebaut und abgebaut. Ja. Aber die Herren Landgerichtsdirektoren und die Herren Ministerialräte, ja, die natürlich. Das war Frau Elisabeth. Nur eine Sekunde, Frau Amtsgerichtsrat, bitte, wir sind gleich fertig. Okay. Also, Elisabeth, zeigen Sie gleich mal her. Haben Sie Ihr Pensum hinter sich, ja? Ja, schon. Na, werden wir gleich mal sehen. Aha, ja. Was? 2 Paar Straps, 1 Hüfthalter und 1 Korsett? Na, das ist doch radikal gar nichts. Naja, das Verkaufen ist heutzutage nicht so einfach. Die Leute schlagen mir ja die Tür vor der Nase zu. Also hören Sie auf mit den dummen Sprech, ja? Sie als Vertreterin müssen bei der Kundschaft eben den Sinn für die Schönheit entwickeln. Jetzt, wo das ganze Volk ins Kino rennt, wo man lauter halbnackerte Weiber sieht, ist das die beste Reklame für unsere Branche. Sie müssen sich eben mehr an die Herren der Schöpfung halten. Also mir ist noch kein Mannsbild begegnet, das wohl keinen Sinn für Strapsgürtel gehabt hätte. Wie war's denn in Neuburg? Nix. Wieso her noch nix? Na, Neuburg war immer phänomenal. Sie, wenn Sie so weitermachen, dann haben Sie bis zum jüngsten Gericht Ihre 150 Mark nicht abgezahlt, die wo ich Ihnen für Ihren Wandergewerbeschein vorgestreckt habe. Ja, aber ich kann doch schließlich nichts dafür, wenn Sie einfach... Wenn ich das schon höre. Können Sie machen, es kein so unglückliches Gesicht. Schauen Sie Frau Amtsgerichtsrat an. Frau Amtsgerichtsrat haben es gar nicht notwendig und haben den 4-fachen Umsatz. Aber bitte nur aus purer Zerstreuung, also aus purer Zerstreuung. Ehrlich, Sie können sich das leisten. Ja. Bleibt jetzt da, ich mache gleich die Abrechnung. Dauert eh nicht lang bei dem, was verkauft haben. Da sind Sie ja. Ja. Sie betrügern Sie. Sie Hochstaplerin. Ihr Vater, das ist ja gar kein Zollinspektor, das ist ja nur ein Versicherungsinspektor, ein ganz gewöhnlicher. Ja, glauben Sie denn, dass ich Ihnen eine Existenz besorgt hätte, wenn ich das gewusst hätte? Aber das habe ich doch nie behauptet. Jawohl, das haben Sie. Nein, nie. Zollinspektor, Zollinspektor, Zollinspektor. Halt. Um Himmels Willen, wer sind Sie denn überhaupt? Bitte entschuldigen Sie. Bitte verzeihen Sie vielmals, meine Damen. Ich komme hier so aus heiterem Himmel. Ja, aber ich meine, gegen einen Versicherungsinspektor, da ist ja sogar mein luppiger Oberpräparator eine Kapazität. Diese gefährliche Person, da hat mir mein... gutes, bares Geld aus der Tasche gelockt. Ist ja gar nicht wahr. Also, Fräulein, lass uns den Herrn bitte ausreden. Ja, Ruhe. Fräulein, wer schreit, hat Unrecht. Hat Unrecht, jawohl. Also, jetzt sage ich kein Wort mehr. Ja, Sie, das würde Ihnen wohl so passen, was? Sehen Sie, meine Damen, ich habe ja ein gutes Herz, aber ich kann es nur mal nicht vertragen, wenn man mich anlügt. Ich habe nicht gelogen. Also, Fräulein, halten Sie doch endlich den Mund. Ja, darum möchte ich auch gebeten haben. Stellen Sie sich vor, meine Damen, kommt diese Person doch in meine Wohnung? Ja. schleicht sich in meine väterlichen Gefühle ein. Ich habe ihr mein Aquarium gezeigt, ich habe ihr sogar ein Buch über Tibet geliehen und obendrein einen Wandergewerbeschein gekauft. Wandergewerbeschein? Ja, und dabei ist ihr Vater gar kein Zollinspektor. Moment, was für einen Wandergewerbeschein? Den hat sie doch von mir. Was, von Ihnen auch? Das ist im Betrieb so Usus. Hier, bitte, die Firma schreckt den Angestellten die Möglichkeit zur Arbeit vor. Die Angestellten arbeiten es ab. Hier, bitte, 150 Mark. 150 Mark? Ha, 150 Mark von Ihnen aus. Sie, das ist ja Betrug. Ich bin keine Betrügerin, Sie merken Sie nur das. Darauf kommt es gar nicht an, Fräulein. Also, da hört sich doch alles auf, was? Ob der Tatbestand des Betrugs erfüllt ist, nur darauf kommt es an. Jetzt lässt sich ja die ganze Juristerei aufhören. Richtig. Sehr richtig. Ich meine, mich geht's ja nichts an und ich persönlich habe ja mit dem Gericht nur insofern zu tun gehabt, als ich mit einem Richter verheiratet bin. Frau Amtsgerichtsrat. Aber Sie haben ja Ihren Wandergewerbeschein gar nicht um das Geld dieses Herrn da gekauft. Also, da höre ich meinen August schon sagen, Vorspiegelung falscher Tatsachen. Tatbestand des Betruges. Also, ich bin ja doch nur ein armer Präparator, nicht der auch mal was Gutes tun wollte. Aber Herr Präparator, Sie kriegen doch Ihr Geld zurück auf Heller und Pfennig. Ich will es doch bestimmt abarbeiten. Wieso bitte? Zwei Paar Strapsgürtel, ein Hüfthalter und ein Korsett, das nennen Sie abarbeiten? Betrug ist das. Ja. Geben Sie mir mein Geld zurück. Wo haben Sie mein schönes, wahres, gutes Geld hin, Sie? Ich hab's zu was Dringenderem gebraucht. Ach, na, das wird ja immer interessanter. Ja, jetzt ist mir schon alles gleich. Ich hab's zu einer Geldstrafe gebraucht. Das. Oh. Was? Sie haben schon mit der Justiz etwas zu tun gehabt? Also eine Vorbestrafte. Sie... Das sage ich Ihnen, ich bringe Sie ins Zuchthaus. Das garantiere ich Ihnen. Ich war Ihr letztes Opfer vor Gericht, da sehen wir uns wieder. Gediegen. Sehr gediegen. Ja, wenn der Herr da jetzt das beschwört, das mit dem Zollinspektor und dem Bezirksinspektor, da werden Sie bestraft. Zuchthaus natürlich. Ach, wo, nur Gefängnis, nichts weiter, circa 14 Tage. Jetzt werden sicher alle meinen, dass ich die größte Verbrecherin bin. Gedanken sind soll so frei, Fräulein. Besonders, wenn man es verschweigt, dass man eine Vorbestrafte ist. Ach, ich bin doch nicht verpflichtet, Ihnen das zu sagen. Ah, so ist's recht. Auch noch von oben herab. Sieh, der Skandal ist eine Affenschand. Sie sind natürlich fristlos entlassen, schauen Sie, dass Sie rauskommen. Halt. Aber jetzt bleiben Sie doch da, bis das die Polizei kommt. So, das werden wir ja gleich haben. Das wäre ja noch schöner, sowas. Mich geht's ja nichts an, aber... Vorbestraft? Hallo? Das ist schon von vornherein stark. Kriminalpolizei, bitte. Ich bin vorbestraft, weil ich ohne Wandergewerbeschein gearbeitet habe. Und da haben sie mir gleich eine Geldstrafe von 150 Mark hinaufgehaut. Ja. Bezahlbar in Raten. Franco! Aber dann ist alles fällig geworden, weil ich einmal nicht gleich zahlen konnte. Und dann hätte ich ins Gefängnis müssen und meine Zukunft wäre doch wieder ins Wasser gefallen. Aber nein, ich heiße Brandl. Und dann habe ich heute dem Herrn Präparator sein Geld dafür gebraucht. Bitte, ich habe hier eine Betrügerin festgenommen. Ja. Jetzt tun Sie nicht viel leugnen. Und zeigen Sie sich nicht gescheiter, wie der Richter ist. Ja. Mein Mann ist ja ein braver Mensch, aber tun Sie die Verhandlung ja nicht in die Länge ziehen. Ja, durch unnötige Verteidigung. Ja. Rosensteinstraße 31, bitte, ja? Wenn ich so zu Hause beim Mittagessen sitze und vergeblich auf ihn warte. Und er kann nicht weg, weil die Sitzung so lang dauert. Ja, dann hört auch bei ihm das Verständnis ich auf. Halte fest. Wissen Sie, die Angeklagten müssen halt ein Einsehen haben, dass der Richter schließlich auch nur ein Mensch ist. Ne? Ja, ja. So, Sie werden gleich da sein. Dankeschön. Bitte schön. Bravo. Jetzt wollen die da drin im Wohlfahrtsamt auch nicht zuständig sein. Soll ich wieder woanders hin? Prozitierke noch einmal. Sie müssten zur Invalidenversicherung, glaube ich. Die Invalidenversicherung sagt, das geht zunächst an. Das geht die Berufsgenossenschaft was an. Wenn die Berufsgenossenschaft sagt, Meine Füße seien vor dem Unfall schon schlecht gewesen, weil ich vorher schon Krampfadern und Plattfies gehabt hätte. Meinst du denn schon beim Spruchausschuss? Ach, die haben es doch bestätigt, dass der Berufsausschuss mich von 60% auf 40% heruntergesetzt hat. Weil ich vorher beim Arbeiten auch nicht viel mehr verdient hätte, als wie jetzt mit der Renten. Ja, ja, ist alles Schwindel. Mit uns, kleine Leute, können Sie ja Schindluder treiben. Nicht mehr lang, liebe Frau. Lang nicht mehr. Wieso? Ich sag nur nicht mehr lang. Mehr sage ich nicht. Ja, also hineinlassen müssen Sie mich ja schon, ja? Herr Minister persönlich. Aufhängen sollten wir die alle an der letzten Laterne. Unser täglich Brot gibt uns heute. Wohlfahrtsamt, Arbeitsamt, Berufsorganisation, Invalidenversicherung, Berufsausschuss. Wiedersehen im Massengrab. Mir wollen sie auch nichts geben, weil nämlich mein Vater noch was verdient. Was ist denn Ihr Vater? Inspektor. Da lachen Sie doch nicht so dumm. Machen Sie lieber, dass Sie nach Hause kommen. Nur das nicht. Na, dann sind Sie doch selber schuld. Also hat den Inspektor zum Vater. Versicherungsinspektor. Das ist doch wurscht. Haben Sie ja Ahnung. Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Also die hatten zu Hause... Ach so, haben Sie vielleicht was ausgefressen? Schau wirklich so aus. Aha, so eine ist der. Mit der Birke Emma. Ja, mit der möchte ich nichts zu tun haben. Ja, komm jetzt, komm uns. Ich bin eine ehrliche Arbeiterfrau. Ja, bitte, bitte. Ist nicht alles Gold, was glänzt? Na, als Frau musst du ja überhaupt alles gefallen lassen. Wenn es niemand haben, der Ihnen beisteht im Leben. Ja, ja. Vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein. Irgendwie. Nein, nein, ich wäre schon fertig. Allein. Mein ja nur. Haben Sie ihn angestellt? Nix. Na ja, eingesperrt hat man sie da. Mir können Sie es ruhig sagen, Chance. Weiß ja selber, wie es geht. Seien ja alles nur ganz kleine Paragraphen, aber du bleibst dranhängen. Weißt selber nicht, was los ist und schon ist es aus. 14 Tage ohne Bewährungsfrist, bloß weil ich schon einmal eine Geldstrafe gehabt habe. Vielen Dank, Herr Inspektor. Ja, ja. Vielen Dank. Ja, ja, schön, bitte. Holzer Eduard. Hier. Bitte. Sehen wir, Herr Glinst hat. Na. Ist das ein Wort der Reihe, oder was? Ja, wenn man schon etwas anstellt, dann soll sie es wenigstens rentieren tun. Na ja, schon. Waren Sie schon mal verheiratet? Hm? Nein, bitte. Alle Männer sind krasse Egoisten. Hm. Wird halt auch bei Ihnen der Richtige noch nicht kommen sein. Gell? Ja, das ist schon möglich. Wissen Sie, ich meine, dass der ganz plötzlich kommt, so wenn man überhaupt nicht dran denkt. Mir ist von 10.000 Männern höchstens einer sympathisch. Ja, ja, sympathisch schon, ja. Wissen Sie, ich hab eigentlich immer selbstständig sein wollen, so mein eigener Herr. Oh mein, das geht ja doch nicht, sag ich Ihnen. Wissen Sie, ich hätte nichts dagegen, wenn mir einer heiraten tät. Halt gleich schlagen darf er mich nicht. Wollen Sie noch zu mir? Ja. Sie? Sie auch? Ja, bedauern Sie aber, der Fall hier drinnen dauert jetzt etwas länger und 12 Uhr ist Schluss mit dem Parteienverkehr. Tut mir leid. Kommen Sie heute Morgen wieder, ne? Und uns wohl auch früher sagen können. Bläder auf Bläder. Schon wieder nix. Also ich hab schon ein solches Glück. Sie, ach. Was tun Sie denn jetzt? Ich? Nix. Wissen Sie was? Gehen Sie mit ins Café Flora. Da findet man gewiss einen, der uns ein Essen zahlt. Nein, nein, bloß das nicht. Wieso nicht? So was kann ich nicht. Ihnen ist wohl auch nichts helfen. Ja, lassen Sie ihn nicht aufhalten. Wiedersehen. Für Gott. Was starren Sie mich denn so an? Ist denn das verboten? Für Sie nicht, Sie sind ja von der Polizei. Sie erinnern mich nämlich, besonders so in Ihrer Gesamthaltung, an eine liebe Tote von mir. Reden Sie immer so mystisch daher. Sie sind gut. Welche Richtung gehen Sie denn jetzt? Wollen Sie mich gar begleiten? Ich habe heute keinen Dienst mehr. Ich gehe lieber allein. Haben Sie die Polizei nicht gern? Wieso? Es müsste doch auch Polizisten geben, Fräulein, ne? Na ja, schon, aber... Wissen Sie, ich beobachte Sie schon seit ein paar Tagen. Ach, aber ich hab da nichts... Ja, weil Sie mich eben erinnern tun, wie gesagt, an diese liebe Tote. Ach so. Wer war denn diese Tote? Meine Braut. Ah, oh, das tut mir aber leid. Ja, ja, wir waren ein Herz und eine Seele. Aber sie hatte es mit der Leber zu tun. Jetzt geht mir direkt was ab. Warum lachen Sie denn so komisch? Ach, nur so. Sie sind anscheinend sehr verbittert. Aber man darf die Hoffnung nicht sinken lassen. Das sind Sprich. Ohne Glaube, Liebe, Hoffnung kann es logischerweise kein richtiges Leben geben. Es hängt alles voneinander ab. Sie haben leicht reden. Sie als Staatsbeamter in gesicherter Position. Moment, mich scheint, da bringen schon wieder wem um. Warten Sie auf mich. Bitte. Nix. Eine Frau hat geschrien, die ein Kind kriegt und das Fenster stand offen. So, Fräulein, jetzt hätte ich frei. Das ist komisch, wenn man so von einem Polizisten begleitet wird. Sag so, Sie meinen. Ach, was, was die Leute denken, das ist doch uns egal, ne? Wenn Sie meinen? Ja, ich meine. Entschuldigung, wohnt hier ein Fräulein Elisabeth Burger. Ja, wie ist doch. Na, hör doch endlich mal auf. So, es geht schon rein, sehr brav, geh rein. So. Die Boja wohnt hier nicht. Nicht mehr. Die hat jetzt ein Zimmer auf Nummer 16 im vierten Stock. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wie lang, dass die sich halten? Schon 5 Tage. Du, das habe ich mir jetzt ursprünglich gar nicht gedacht, dass du mir einmal Blumen schenken willst. Das ist die Stimme des Herzens. Schon, aber trotzdem. Hast gedacht, so ein schneidiger Schupper, das ist ein leichtlebiger Vogel, was? Wir möchten eine mit viel Geld. Bei mir nicht. Mir ist eine Frau lieber, die von mir abhängig ist, wie umgekehrt. Hast mich lieb? Ja. Wirklich? Ganz wirklich. Diesmal spüre ich es ganz tief da drinnen, dass es stimmt. Ich hab dich auch lieb. Kuss. Ist der Kaffee bald fertig? Ja, der muss gleich kochen. Geduld bringt der Rosen. Ich habe sie wohl im Schlaf gestört. Warum? Sie wissen ganz genau, warum. Ach so, ja. Ja, ich bin halt nicht ganz auf dem Damm. So. Ach so. Ja, natürlich. Was will man denn von mir? Sie haben von der Polizei einen Unterkommensauftrag gekriegt. Darin steht, dass Sie sich innerhalb 3 Wochen um ein einwandfreies Unterkommen umsehen sollen. Aber Sie haben weder Arbeit, noch haben Sie nachgewiesen, dass Sie sich um eine solche bemüht haben. Kümmern Sie nur doch um die Leute, die kein Unterkommen haben. Also Sie werden es nur lebatzig. Polizeiwidrig ist nicht, wer kein Unterkommen hat. Polizeiwidrig ist nur, wer dadurch die öffentliche Ordnung gefährdet. Ich gefährde doch nicht die öffentliche Ordnung. Solange Sie sich nicht über Ihre Einkünfte ausweisen können, ist das fraglich. Für mich wird schon gesorgt. Eben. Eben diese freundliche Fürsorge interessiert uns. Aber das habe ich doch alles früher schon angegeben. Ich erhalte von meinem Bräutigam einen Zuschuss von 30 Mark in der Woche. Wer ist denn dieser Bräutigam? Sie nennen seinen Namen also nicht? Nein. Und warum nicht? Weil ich meinem Bräutigam eventuell in seiner Position schaden täte. Das ist ein schöner menschlicher Zug. Aber eventuell sind bei diesen 30 Mark mehrere Bräutigams beteiligt. Sieh, das ist eine gemeine... Sie, bleiben Sie nur ruhig, Fräulein. Sie entschuldigen schon, wenn ich indiskret werde. Bitte! Was? Sie, Herr Klostermeier. Es ist alles wahr, was das Fräulein gesagt hat, Herr Oberinspektor. Bitte lassen Sie uns ein paar Minuten allein. Ja, ich weiß nicht, aber... Also gut. Wenn du meinst... Ja, ich mein. Also hier verbringen Sie Ihre freien Stunden. Wenn ich eine Aufklärung geben darf, Herr Oberinspektor, hier Hier liegt bestimmt ein Irrtum vor. Ein Irrtum? Mensch, wie kommen Sie zu dieser Frau? Wir haben Sie doch im Auge, dass sie zu einer bestimmten Damenkategorie gehört. Kategorie? Wie meinen? Ja, dreimal dürfen Sie raten. Aber Herr Oberinspektor. Ja, kennen Sie sie denn überhaupt? Kennen? Ja, ja natürlich. Jawohl, ich will sie heiraten. Entschuldigen Sie das Kaffeewasser. Das alte Lied. Aber das mit den 30 Mark, das stimmt ganz genau, Herr Oberinspektor. Das sind im Monat 120 Mark. So viel verdienen Sie doch auch nicht. Woher nehmen Sie denn das Geld? Ich werde von meinen Eltern unterstützt. Was ist denn Ihr Vater? Schreinermeister. Setzen Sie sich. Sie scheinen gar nicht zu wissen, wen Sie da an den Traualtar führen wollen. Ihre Dings, Ihre Braut, hat doch bereits 14 Tage Gefängnis hinter sich. Gefängnis? Ja, wegen Betruges. Abgesehen von einer Geldstrafe, die sie sich auch schon mal geholt hat. Dass diesen Damen solche Verbindungen mit der Polizei ganz erwünscht sind, ist menschlich verständlich. Aber ob das ihrer Karriere förderlich ist? Keine Ahnung. Bitte glauben Sie mir, Herr Oberinspektor, ich hatte keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, es ist gut. Fräulein Burger, kommen Sie herein. Ich weiß schon, es ist aus. Betrug, Gefängnis. Stimmt's? Ja. Elisabeth, warum hast du mir das alles verschwiegen? Gefrag doch nicht so sautum. Besten Dank, Herr Oberinspektor. Bitte, bitte. Halt! Du hast mich belogen. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Na, deine Karriere, das ist ja dein entscheidender Punkt. Na, zuerst kommt die Pflicht und dann kommt nur Ewigkeiten nix. Radikal nix. Schott, dass du mir das angetan hast. Du mir. Du, Alfons. Wie du da hinterm Vorhang warst, da habe ich dich beschützen wollen. Mich? Uns. Uns. Wer gehört denn da alles dazu? Ich kenn mich aus, Fräulein. Ich hab dich halt nicht verlieren wollen, lieber Alfons. Oh, Inspektor, melde mich an. Und es war wirklich nicht nötig, dass Sie dem Mann seine Karriere so leichtsinnig gefährden. Nötig? Sie wollen doch nicht behaupten, dass Sie unschuldig sind. Nein, das habe ich mir schon lange abgewöhnt. Entschuldigen Sie. Aber jetzt muss ich lachen. Oh, lachen Sie dann nur ruhig aus, Fräulein. Du bist dran. Sofort. Mhm. dorthin. Geh ich dorthin, geht er. Daher. Finster war's, der Mond schien helle. Als ein Wagen blitzes. Schnelle? Schach, Moment, wieso? Verdammter Mist. Finster war's, der Mond schien helle. Hier gibt's auf. Was ist denn los mit dir? Ich glaube, ich bin krank. Schon seit einer ganzen Zeit. Wenn ich mich niederlege, wache ich auf. Wenn ich aufstehe, schlafe ich ein. Das sind die Nerven. Ah ja, ich habe meine kleine Aufregung hinter mir. Dienstlich? Nein, privat. Betreffs seines Weibes. Belegt. Dann stößt dich hin. Magst alles für so ein Menschenkind. So ist dir das ganze Leben. Schenkst dir deine intimsten Gefühle. Dein gutes Geld. Und das Resultat, du bist der Lackierte. Undank ist der Weltlohn. Meine erste Braut, mit der ich sehr harmonisiert habe, die ist mir weggestorben. So bin ich benannt. Die eine stirbt, die andere lügt. Lauter blutige Enttäuschungen. Ich weiß nicht. Ich finde keinen Menschen, dessen Liebe mir was gibt. Auf Wiedersehen. Oh, da werden wir. Ich fasse Sie mich nicht an, bitte, ja. Bitte nicht anfassen. Wie der Prätor. Ja. Der Präparator. So verbisch. Was ist denn los mit dem da? Rechtliche Ruhestörung, Beamtenbeleidigung. Jürgen, bitte, wieso Beamtenbeleidigung, bitte? Wieso? Wieso, bitte? Haben Sie etwa nicht gebrüllt und getobt und gegen die Rollläden getrommelt, dass die ganze Straße aufgewacht ist? Ich hab gehört. Und haben Sie zu mir nicht gesagt, Sie Rindfiesig rumgeburt? Ja. Ha? Ja. Oder vielleicht? Ja, doch, hab ich gehört. Also. Ja, das, bitteschön. Eine Sache, ich weiß doch, warum ich das gesagt habe. Weiß ich genau. Sehen Sie? Entschuldigen Sie bitte, meine Herren. Aber ursprünglich, da wollte ich heute ganz allein gehen auf einen kleinen Ball der einsamen Herzen. Aber der Mensch denkt. Und Gott lenkt. Und wer ist schuld? Der Ohrpräparator und nur der Ohrpräparator. Oh, bitte. Sie? Kommen Sie her. Wenn Sie sich so bitte fassen. Da sind. Und mich nicht anfassen, wenn ich bin. Ich bin selber Beamter. Bleistift an. Ja, bitte. Ja, der Beamter, den ich überhaupt nie vorab hier. Hui. Oha. Oha. Das ist ja enorm. Ganz enorm. Wer hat denn da gewonnen? Ja, der Oberverwalter. Ich. Der Oberverwalter. Du? Gegen den Alfons? Ich hab keinen Krankkopf. Respekt, Respekt. Oberpräparator. Denn wer ist mein Feind? Nur der Oberpräparator und nur der Oberpräparator. Halten Sie doch endlich einmal Ihren Mund. Was redet denn der dauernd von einem Oberpräparator? Ja, wissen Sie, bitte, das ist ja das Tiefsinnige. Dieser Oberpräparator bin ich nämlich selber persönlich. Verstehen Sie? Ich bin nämlich vor einem Monat avanciert. Aber immer wenn ich was getrunken habe, Sie, dann... Dann vergesse ich, dass ich. Na? Doch, vergesse ich. Vergesse ich, dass ich befördert worden. Befördert worden. Bitte, bitte, bitte. Denn jener bewusste Urpräparator, den ich da meine, den hat ja nur schon, Gott sei Dank, längst der Teufel geholt. Also, er hat sich infiziert an einer Leiche. Aus Brünn. Also, jetzt ist Schluss. Tut's weh? Da setzen Sie sich hin. Hey, Mendle, hier bleiben. Mendle? Da hinsetzen. Jo, Mendle. Nehmen wir mal das Protokoll auf. Ja, bitte. Name? Holloyo. Holloyo. Holloyo. Was ist denn? Da wollen wir ja schon wieder. Herr Wachmeister. Los hier, oder? Herr Wachmeister, draußen beim Kanal. Da liegt die Fräulein. Was denn für eine Fräulein? Selbstmord. Sie ist kenn ich. Selbstmord, das kenn ich. Wir haben sie aus dem Wasser rausgezogen. Das heißt nicht ich, sondern ein Dolkiner Lebensretter. Mir scheint, sie lebt noch. Oh, ist ja uninteressant. Wohin mit der Frau? Hier kommen Sie her. Einfach ja, uninteressant. Daher. Ach, die Toten haben ein schönes Gewicht. Ich glaube, sie lebt noch. Sofort künstliche Atmung. Da denken Sie. Ja. So, jetzt. Bitte. Ich könnte vielleicht was helfen. Verstehen Sie? Ich habe mir zwei Semester Medizin. Mir leider das Geld ausgegeben. Oh Gott, ein bisschen Schnaps. So. Auch für mich bitte. Ja. Sie sind der Lebensretter? Jawohl, persönlich. Gratuliere. Nicht der Rede wert. Alan Schneid, Sie. Wirklich, Sie. Alan Schneid. So in stockdunkler Nacht, so im Februar ins eiskalte Wasser. Wie das tollkühn, sehr tollkühn. Aber ich erfüllte doch nur meine normale menschliche Pflicht. Ja, das ist zu bescheiden, Mama. Sie zu bescheiden. Habe ich recht, Herr General? Ich bin kein General. Der General, aber der tollkühne Leser der Post. Tja, also, ich gehe am Kanal entlang und höre was ins Wasser plumpsen und sehe einen hellen Fleck, das war ihr Gesicht. Ich springe sofort hinein und greife zu. Ehrensache, hätte doch jeder getan. Sie doch auch, oder? Natürlich, ich auch. Sie, es kommt ganz groß in die Zeitung. Doch, mit Fotografie. Mit was? Mit Bild. Ja. Tollkühe Lebensräder, so Leben hoch, hoch, hoch. Wo bleibt denn der Schnaps für die Ertrunkene? Hier, bitte schön. Da, so, hier. Könnte ich mal telefonieren? Natürlich auf meine Kosten. Dort, bitte. Du, sie hat nichts bei sich. Nur einen ungültigen Wandergewerbeschein. Hallo, Einstein. Wandergewerbeschein? Jawohl. Hallo. Ja, sollte diese Dame etwa, also ich kannte da mal genauer ansehen, bitte. Hallo. Hallo. Hallo? Hallo, Mama! Bist du's, Mama? Oh nein, erschreck nicht, weil ich dich so aus dem Schlaf heraushol. Aber ich hab gerade einer Selbstmörderin das Leben gerettet. Tollkühn, was? Ehrensache. Kommt auch in die Zeitung mit Fotografie. Ist doch eine unbezahlbare Reklame für die Firma, so umsonst in der ganzen Presse. Hallo? Aber jetzt kriege ich doch dann mein Motorrad, was? Ist sie tot? Mir scheint, sie atmet. Wie? Aber du hast es mir doch versprochen! Werden sehen? Adieu. Altes Dromedar, werden sehen. Oh, werden sehen, werden sehen. Bitte, das ist sie. Pfeilgrad, diejenige welche. Bitte, das ist sie. Das ist sie, wenn ich will. Herr Staatsanwalt. Jetzt lassen Sie mal doch endlich meine Ruhe. Nein, bitte, jetzt müssen Sie schon etwas Zeit für mich haben. Ich muss Ihnen nämlich ein Geständnis machen. Denn jene Dame, die ist nämlich ermordet worden. Ermordet? Ja. Und ich kenne auch den Mörder. Sie, was reden Sie denn da? Ja, das mit dem Zeugenstück so Versicherung, ich spreche, habe ich mich eben geirrt. Ja, Staatsanwalt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, bitte. Lassen Sie mich verhaften, machen Sie kurz einen Prozess, seien Sie fesch. Hängen Sie mich auf. Sie dreckiger Kerl, Sie dreckiger Sie! Sie. Oh Gott. Gefasst betrete ich das Schafott. Ja. Walte deines Amtes, Henker. Und ihr lieben Leute. Betet für mich, damit ihr nicht in Versuchung kommt, versteht ihr? Und wenn ihr mal recht blöd seid, nicht? Hier. Dann denkt an mich. Ja. Wer bist denn du? Wer? Du. Meine Wenigkeit? Bin ich schon auf der Anatomie? Da, Fräulein, trinken Sie mal. Es tut gut. So. Jetzt. Was hast denn du da an? Wieso? Grün, grau, silber. Habt ihr mich schon wieder? Was habe ich denn schon wieder verbrochen? Ruhig, ruhig, immer mit der Ruhe. Wir sind doch zu Ihrem Schutz da. Wer wird denn da gleich ins Wasser hüpfen? Habt ihr mich wieder rausgezogen? Ich bin Ihnen nachgesprungen. Warum habt ihr mich denn nicht in Ruhe gelassen? Das ist also der Dank. Jetzt war ich schon fort. Jetzt geht's wieder los. Kein Mensch ist zuständig für einen. Sie. Man soll nie die Hoffnung sinken lassen. Doch. Jeder Mensch hat einen Sinn, wenn nicht für sich, dann für jemand anderen. Ich nicht. Jeder. Ich nicht. Jeder. Sie, ich könnte ganz wild werden, wenn Sie da immer wieder sprechen. Ich habe doch tagtäglich mit Toten zu tun. Dann denken wir schon automatisch über den Sinn des Lebens. Wenn ich als Präparator... Präparator? Wie geht's denn dem lieben Herrn Präparator? Füttert er noch immer seinen Hund? Jawohl. Jawohl, sein zugelaufener Hund. Sehen Sie? Ich habe immer noch meine Schmetterlingssammlung. Bitte. Und die Katze. Alles. Die Tauben. Die sitzen auf der Schulter, fressen aus der Hand. Sehen Sie? Und die Schlange, die habe ich dressiert. Und der Kanari singt. Das war sein Pfiff. Am ganzen Stall voll weißer Mäuse. Und meine drei Goldfische, die heißen Anton und Josef und Anton und Josef und Herbert. Ja, Sie, wie? Ich bitte um mehr Autorität, aber energisch. Man weiß anscheinend wohl immer noch nicht, wer ich bin. Ich bin der Oberpräparator, wenn ich bitten darf. Ja, der Oberpräparator. Und wenn ich jemanden umbringe, dann mache ich das mit mir selber aus. Allein mit meinem Gott. Ja. Herr Wachmeister! Moin, Leute. Morgen, Herr Präparator. Mir scheint, sie halluziniert. Ist ja auch schließlich keine Kleinigkeit, das eiskalte Wasser in dieser Jahreszeit bei stockdunkler Nacht. Bist du da, Alfons? Was ist denn los, Klostermeier? Kennt ihr euch? Kennen wir uns? Komm, sag's ihnen doch, ob's du mich kennst. Ja, wir kannten uns. Brav. Sehr brav. Was macht denn die Karriere, hä? Was soll denn das heißen? Später. Warum später? Die Parade. Parade? Ja, vor dem Ehrenmal. Es wird bald Tag. Es ist so dunkel, Alfons. Zwischen uns ist alles klar. Meinst du? Es ist aus. Wie einfach du weg bist. Red nicht weiter. Warum nicht? Bitte provozier mich hier nicht. Ich kann ja nichts dafür, dass du ins Wasser gegangen bist. Ich hab dir meinen Arm gereicht. Ach, lass ihn dir doch abhacken. Deinen Arm. So, Alfons, jetzt geh ich. Gute Nacht. Ruhig, hörst ruhig. Du mich? Bleiben Sie ruhig liegen. Habt ihr mich schon wieder? Habt ihr mich schon wieder? Habt ihr mich schon wieder? Habt ihr mich schon wieder? Komisch. Jetzt steht sie da alle um mich herum. Und bringt es nicht einmal fertig, dass ich einen Wandergewerbeschein bekomme. Klotz mich doch nicht so an. Meinst du, dass ich wegen dir ins Wasser bin? Du mit deiner großen Zukunft. Ich bin doch bloß ins Wasser, weil ich nichts mehr zum Fressen gehabt habe. So glotz mich doch nicht so an! Lassen Sie mich mal machen! Auslassen! Auslassen! Weiß! Weiß Ihren eigenen Lebensretter! Die Parade. Nächste Eisenbahn. Lass dir Zeit, Klostermeier. Warte auf uns. Glaube. Die Dame wird ohnmächtig. Das ist bloß ein Schwächegefühl. Wahrscheinlich vom Magen heraus empor oder schwaches Herz. Ist auch keine Kleinigkeit. Bei stockdunkler Nacht im Februar ins eiskalte Wasser. Da geblieben, Fräulein. Da geblieben. Könnte ich bitte jemand Zuständigen sprechen? In einer dringenden Angelegenheit. Es soll ja noch schlechter werden. Aber ich lasse den Kopf nicht hängen. Ja, fliegen lauter schwarze Würmer. Herein, Fräulein. Herein. Ich befürchte das Schlimmste. Die hat's überstanden. Wahrscheinlich das Herz. Es war umsonst. Alles umsonst. Umsonst. Du armes Menschenkind. Ich hab kein Glück. Ich hab kein Glück. Was wollen Sie denn noch da? Entschuldige bitte, ne? Mein Mädchen, ja? Ich lebe und ich weiß nicht wie lange. Ich sterbe und weiß nicht wann. Ich fahre und weiß nicht wohin. Wie kommt es, dass ich so fröhlich bin? Es regnet schon wieder. Es wird eine verregnete Parade. Wahrscheinlich. Wir müssen auch gehen, der Dienst verlangt's.